Ich bin ein deutscher Lästerer. Ich habe mich von Kindesbeinen an zu einem deutschen Lästerer entwickelt. Ich habe meinen deutschen Laufstall nicht verlassen. Ich habe schon mit einem Jahr gesprochen. Ich habe schon mit 14 Monaten einen guten Eindruck gemacht. Ich habe schon mit 36 Monaten mir meinen Scheitel selbst gekämmt. Ich habe niemals Obst gegessen, wenn es nicht stundenlang vorher gewaschen war. Wer weiß, durch wie viele Hände dieser Apfel gegangen ist? Ich habe in der Schule immer meine Butterbrote aufgegessen. Ich habe im Kindergottesdienst immer ausgesehen wie ein Schaf. Ich habe meine deutschen Bleilehosen bis zum Geht nicht mehr getragen. Ich habe als Externer zur Oberprima aufgeschaut. Ich habe als Primaner die Professoren für das Allergrößte gehalten. Ich habe mich dann geistig auf dem Laufenden gehalten und musisch. Ich habe mir dann sagen lassen, dass der geistige Mensch doch der bessere Mensch sei. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass ich ein internationaler Mauschler bin. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass ein Volk wie eine Art Family ist. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass es Gott doch gar nicht gibt. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass es Gott doch gibt, und zwar den Lieben. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass ein deutscher Soldat mehr wert ist als ein russischer Soldat. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass ein deutsches Kind biologisch gesehen mehr wert ist als ein Zigeunerbrat. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass ich ein weltfremder Idiot bin. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass ich auch mal zum Friseur gehen sollte. Sie können sich auch mal die Haare schneiden lassen. Sie haben wohl kein Geld, zum Friseur zu gehen. Sie haben wohl wieder Ihre Trotzphase. Wenn ich Ihre Eltern wäre, würde ich so nicht aussehen mit diesen Haaren. Ich müsste Ihr Friseur sein. Und ich Ihr Chef sein. Also mit solchen Haaren dürften Sie mir nicht kommen. Was sagen denn Ihre Eltern dazu? Bei Adolf hätten Sie so nicht rumlaufen können. Sie finden wohl das noch schön. Ist das ein Haarschnitt? Ist das ein Haarschnitt? Ist das ein Haarschnitt? Ist das ein Haarschnitt? Soll ich Ihnen mal einen Kamm kaufen? Wenn ich Ihr Vater wäre, ich würde Sie mit einer Heckenschere in die Mache nehmen. Das ist ja alles dieser amerikanische Einfluss. Wir sind doch mit kurzen Haaren groß geworden. Ich kann Ihnen ja nichts sagen. Das ist ja diese Demokratie. Aha. Ein Jahr Arbeitsdienst und die Haare wären weg. Sie haben ja viel zu viel drauf. Aha. Sie haben ja nichts unter den Achselhöhlen. Aha. Ihr Friseur hat sich wohl den Arm gebrochen. Ich dürfte mit solchen Haaren nicht vor meinen Lehrer treten. Ich kann Sie mit meinem Wagen rasch zum Friseur fahren. Ich habe mir dann sagen lassen müssen, dass Gottes Mühlen langsam mahlen. Dass der gesunde Menschenverstand immer noch die Richtschnur ist. Dass ich nicht so viel rauchen soll. Dass eine deutsche Frau immer noch in erster Linie Mutter ist. Dass die moderne Kunst krankhaft ist. Dass ich Vater und Mutter ehren soll. Dass schon der geringste Anstand verlangt, zuerst Deutscher und dann Mensch zu sein. Dass ich nicht immer alles so negativ sehen soll. Dass ich indifferent bin. Dass ich einen zu einseitigen Standpunkt habe. Dass ich gar keinen Standpunkt habe. Dass ich doch gleich nach Moskau gehen soll. Dass ich ein Kleinbürger bin. Dass ich verwahrlost bin. Dass ich zu jung dafür bin. Dass so die Freiheit nicht aussieht. Dass ich endlich mal gerade sitzen soll. Dass ich konsequent sein soll. Dass ich in eine Partei gehen soll. Dass ich meine Butterbrote aufessen soll. Dass ich auch mal zum Friedhof gehen soll. Dass ich nicht ungewaschenes Obst essen soll. Dass ich einen guten Eindruck machen soll. Dass ich wieder wie ein Kind werden soll. Dass ich wieder in meinen Laufstall soll. Dass ich mich am Gitter festhalten soll. Dass ich den Mund halten soll. Halt die Schnauze!